Hören, Teil 3. Sie hören gleich eine Radiosendung. Dazu gibt es 6 Aufgaben. Welche Lösung, A, B oder C, passt jeweils am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 15 bis 20 auf dem Antwortbogen. Sie haben nun eine Minute Zeit, um die Aufgaben zu lesen. Dann hören Sie das Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Lesen Sie nun die Aufgaben. Herzlich willkommen zurück zu unserer Sendung Arbeitswelten. Zu Gast im Studio ist heute Frau Prof. Dr. Lüdenbach, eine Expertin für Gesundheitsvorsorge und Prävention von Krankheiten im Alter. Heute sprechen wir darüber, was Firmen dafür tun können, um ihre Mitarbeiter körperlich und psychisch gesund zu halten und diese gleichzeitig stärker an sich zu binden. Willkommen, Frau Prof. Dr. Lüdenbach. Danke. Frau Lüdenbach, welche Rolle spielt die geistige und körperliche Gesundheit der Mitarbeiter heute für Arbeitgeber? Es ist tatsächlich so, dass immer mehr Firmen realisieren, dass vor allem für junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das Gehalt oder die Vertragsdauer oft gar keine so große Rolle mehr spielen. Viel wichtiger scheint es, dass es wöchentliche Sportangebote, einen Betriebskindergarten, Seminare zur Stressreduzierung oder andere Angebote gibt. Kurz, dass die Work-Life-Balance stimmt. Das soll also wichtiger sein als das Geld auf dem Konto? Das wäre jetzt überspitzt. Insgesamt haben junge Menschen aber verstanden, dass es viele mögliche Arbeitgeber gibt, jede Person jedoch nur eine Gesundheit hat und auf diese achten muss. Heute sind alle flexibel. Über berufliche Netzwerke hört man in kürzester Zeit von anderen Jobs. Der Vertrag ist da auch schnell unterschrieben. Wenn ein Betrieb also möchte, dass die Leute bleiben, muss er es schaffen, dass sie jeden Tag gerne zur Arbeit kommen. Das nennt man Mitarbeiterbindung. Also, so richtig kann ich mir das noch nicht vorstellen. Wer soll das denn alles bezahlen? Wird dies durch Steuergelder finanziert oder über Teile der Gehälter? Beides ist tatsächlich nicht der Fall. Vor allem die Kassen fördern hier ganz stark, da es für sie auf lange Sicht niedrigere Kosten bedeutet. Denn wer heute gesund lebt und auf sich achtet, hat auch im Alter weniger Probleme. Eine Garantie gibt es zwar nicht, aktuelle Studien sprechen aber dafür. Und was kann ich mir nun konkret darunter vorstellen? Naja, für den einen ist es Yoga in der Mittagspause, andere spielen lieber nach der Arbeit mit Kollegen Fußball, wieder andere freuen sich über einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Ein Angebot allein reicht aber nicht. Der Arbeitnehmer muss die Wahl haben. Nur so findet sich für alle das richtige Angebot. Und wie überzeuge ich meinen Arbeitgeber davon? Anders als die meisten denken. Schaltet man den Betriebsrat ein, fühlt sich die Führungsebene oft unter Druck gesetzt und macht dicht. Und für das Einarbeiten in aktuelle Studien bleibt Führungskräften oft einfach keine Zeit. Viel sinnvoller ist es zum Beispiel, einen Firmenlauf oder Ähnliches zu organisieren und dem Arbeitgeber zu zeigen, welche förderlichen Bedingungen und Auswirkungen damit geschaffen werden. Teamgeist, mehr Energie und ein effizienteres Arbeiten. Haben Sie herzlichen Dank, Frau Lüdenbach. Und nach einer kurzen Werbepause können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne mit Ihren Fragen anrufen. Ende von Teil 3.